Magic. Denn ich lauf jetzt amok, nicht hoch genug. Amok, ich springe den Zug. Amok, ich komme wieder. Amok, und schießt euch nieder. Ihr könnt mir nicht befehlen, denn ich bin verrückt. Ich mach jetzt, was ich will. Und ich lauf jetzt amok, ich hoch genug. Amok, ich springe den Zug. Amok, ich komme wieder. Amok, und schießt euch nieder.